Das aktuelle Bedrohungsszenario, Terrorgefahr, gestiegene Einbruchskriminalität, steigende Gewaltbereitschaft Jugendlicher, Notvorrat anlegen. Reflexhaft folgt darauf natürlich die Forderung. Wir brauchen mehr Polizei, die Bundeswehr muss eingesetzt werden. Vor allem, glaube ich, medial wird vermittelt, es besteht eine steigende Gefahr für Bürger. Zwei Fragen. Ist es wirklich so? Und wie empfinden das die Schutzbefohlenen? Professor Thomas Feltes vom Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herr Feltes, Sie haben in einer Langzeitstudie über 40 Jahre lang repräsentativ Bürger befragt, wie sicher sie sich fühlen. Fühlen sie sich sicher? Und wenn ja, warum und wo? Ja, wir sind im Moment dabei, die aktuellen Zahlen auszuwerten. Und mit der letzten Befragung, die war im Jahr 1998, zu vergleichen. Und da können wir tatsächlich feststellen, dass das Sicherheitsgefühl schlechter geworden ist in der jüngsten Zeit, dass die Menschen, obwohl sie weniger Opfer von Straftaten werden, sich unsicherer fühlen und gleichzeitig auch in ganz außergewöhnlichem Maße der Auffassung sind, dass die Kriminalität angestiegen ist. Das größte Problem, wenn Sie das so schildern, scheint mir das Wort fühlen zu sein. Die gefühlte und die reale Gefahr oder die Sicherheit sind da nicht deckungsgleich, oder? Ja, das Problem kennen wir Kriminologen schon lange. Das ist das Verbrechensfurchtparadox. Obwohl wir in der sichersten aller Gesellschaften leben, haben wir eine zunehmende Angst, Verbrechensfurcht unter den Menschen. Es gibt dafür objektiv keinen Anlass, aber es gibt natürlich im Empfinden der Menschen Hinweise darauf, dass sich die Bedingungen in der aktuellen Welt verändert haben und die Dinge nicht mehr so sind, wie sie noch vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren. Ist das eine Veränderungsangst auch oder woher kommt das nach Ihrer Meinung oder was sagt Ihre Studie dazu? Also zum einen ist es wohl so, das wurde in anderen Studien festgestellt, dass diejenigen, die eben viel zu verlieren haben, auch eine höhere Angst haben. Und tatsächlich geht es ja vielen in unserer Gesellschaft besser als noch vor Jahrzehnten. Das andere ist, dass die insgesamt im Moment in der Gesellschaft vorhandene Unsicherheit, ich nehme mal nur ein paar Stichworte, EU-Situation, Bankenkrise, Unsicherheit der Renten, Frage der Altersversorgung, auch im Gesundheitswesen, aber eben auch die Globalisierung, die jetzt vor unserer Tür angekommen ist, in Form der Flüchtlinge und die Erkenntnis, dass dort tatsächlich wohl auch mittelfristig massive Probleme auf uns zukommen werden, das führt zu einer allgemeinen Verunsicherung. Das wird dann im Bereich der Verbrechensfurcht festgemacht. Ist es denn so, dass das übertragen wird, dass die eine Angst auf die andere, auf die Kriminalitätsangst übertragen wird? Ja, es ist tatsächlich so, dass diese allgemeinen gesellschaftlichen Ängste sich dann eben Ausdruck verleihen in einer Verbrechensfurcht. Anders kann man es eben auch nicht erklären, wenn die Bochumer Befragten beispielsweise in einem hohen Ausmaß davon ausgehen, dass sie im nächsten Jahr Opfer eines Raubüberfalls werden. Tatsächlich sind im vergangenen Jahr nach unserer Befragung nur 0,6% Opfer eines Raubes geworden. Also hier klaffen Wirklichkeit und subjektive Wahrnehmungen und Befürchtungen weit auseinander. Wie ist es denn in einem anderen Bereich, wenn ich noch mal ganz kurz auf meine Eingangsfrage zurückkommen darf? Wie sicher fühlen sich die Bürger? Wo fühlen sie sich besonders sicher und warum? Das ist ein weiteres Paradox. Sie fühlen sich am sichersten zu Hause. Über 90% der von uns Befragten haben angegeben, dass sie sich dort sehr sicher fühlen. Wir Kriminologen wissen aber, dass die eigenen vier Wände eigentlich der unsicherste Ort überhaupt in der Gesellschaft sind. Dort passieren die meisten tödlichen Haushaltsunfälle, übrigens fast 10-mal so viel Tote durch Haushaltsunfälle wie durch Gewaltstraftaten. Dort geschehen aber auch die meisten Gewaltstraftaten, häusliche Gewalt, Gewalt in der eigenen Familie. Das ist der meiste Grund. 3 von 4 Gewalttaten ereignen sich innerhalb der eigenen 4 Wände, aber dort fühlen sich die Menschen am sichersten, am zweitsichersten in ihrer unmittelbaren Umgebung, also in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und je weiter man von zu Hause wegkommt, umso unsicherer fühlt man sich. Ist es denn eigentlich so, dieser Begriff German Angst, der geistert ja nun auch durch die Medien, dass die Deutschen generell ängstlicher sind als ihre europäischen Nachbarn? Ja, das scheint so. Das ist kein neues Phänomen. Wir wissen das seit vielen Jahrzehnten, dass diese German Angst, die auch genau in dieser Begrifflichkeit inzwischen in die englische Sprache Eingang gefunden hat, wohl was damit zu tun hat, dass wir Deutschen ja Kontrollfreaks sind. Wir wollen alles immer unter Kontrolle haben, und wenn wir wie jetzt im Moment das Gefühl haben, an vielen Stellen unseres Lebens, unserer Welt brechen die Dinge zusammen, sind nicht mehr so, wie sie früher waren, dann entwickeln wir diese Angst, andere Länder, andere Völker wie die Franzosen oder die Italiener oder die Spanier sehen das viel gelassener. Wenn man beispielsweise die Terroranschläge in Frankreich mal auf die deutsche Situation übertragen würde, dann glaube ich, wäre eine hier in Deutschland viel größere Hysterie ausgebrochen, als es in Frankreich der Fall war. Könnte man denn vielleicht sogar sagen, wir sind hier alle Sicherheitsphobiker? Ja, das könnte man unwissenschaftlich so formulieren. Das hat was natürlich eben auch mit unserer Prägung in den Familien, mit unserem Aufwachsen in dieser Gesellschaft, wo wir uns eben sehr sicher fühlen können. Wie gesagt, die größten Risikenlagen liegen im Straßenverkehr und im Bereich der Haushaltsunfälle. Das prägt, man hat das Gefühl, es wird zunehmend unsicherer, obwohl die Lage tatsächlich sehr entspannt ist. Es könnte doch einen Profiteur geben von dieser German-Angst, die Sicherheitsindustrie. Die müsste das doch eigentlich freuen, ist das so? Ja, es gibt noch einen anderen Profiteur, das sind Hundezüchter. Also in unserer Befragung haben 9% gesagt, die haben sich im letzten Jahr einen Hund zugelegt, um sich sicherer zu fühlen. Und tatsächlich haben eben auch viele angegeben, dass sie sich selbst bewaffnet haben mit Pfefferspray oder mit Elektroschockgeräten. Was positiv wiederum ist, viele haben gesagt, sie haben ihre Eingangstüren gesichert und sie haben polizeiliche Beratungsstellen aufgesucht. Das ist ja das, was wir uns eben auch wünschen, diese Form von Prävention. Aber insgesamt würde ich noch einen anderen Profiteur sehen, und das ist die Politik. Die Politik profitiert von diesen Ängsten der Deutschen im Moment ganz extrem, weil sie sich damit profilieren kann, und zwar relativ kostenlos profitieren kann. Man kann im Grunde um diese Ängste nutzen, und damit meine ich jetzt nicht nur die AfD, sondern auch andere Parteien. Man kann diese Ängste nutzen, um den Bürgern das Gefühl zu geben, wir als Politiker kümmern euch um eure Ängste, das sich hinzustellen und zu sagen, tatsächlich ist die Lage wesentlich weniger dramatisch, als sie dargestellt wird. Professor Thomas Feltes, Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Die Studie Kriminalitätsphänomene im Langzeitvergleich am Beispiel einer deutschen Großstadt ist im aktuellen uni-eigenen Wissenschaftsmagazin Rubin nachzulesen.